ein deutsches Märchen. Die drei Prinzen. Es war einmal im Königreich New Lanker, wo ein König namens Umad lebte. Er hatte drei Söhne, Odin, Oskar und Oliver. Odin war der Älteste und liebte es zu malen. Er verbrachte seine ganze Zeit im Wald des Königreichs, wo er schöne Gemälde schuf. Der zweite Prinz, Oskar, war zwar talentiert, aber extrem launisch, denn manchmal wollte er Maler, Arzt oder sogar Tänzer werden. Der jüngste, Oliver, war verwöhnt und unhöflich. Er hatte Wutanfälle wegen der Diener und war nie zufrieden mit ihren Diensten. König Umad war sehr besorgt. Alle seine drei Söhne waren erwachsene Männer, aber kein bisschen bereit, Verantwortung zu übernehmen. Eines Tages beschloss er, sie zu sich zu rufen. Ja, Vater, du hast nach uns gerufen? Ja, seht ihr, meine Kinder? Ich habe diesem Königreich mit allem gedient, was ich hatte, und nun möchte ich die Welt bereisen. Aber ich möchte, dass du die Verantwortung übernimmst. Vater, es tut mir leid, aber ich muss noch meine wahre Berufung finden. Ich bin noch dabei, es herauszufinden und würde es wirklich schätzen, wenn es keinen Druck gäbe. Aber Oskar... Tut mir leid, Vater. Odin, Oliver. Vater, ich weiß, du traust mir zu, Verantwortung zu übernehmen. Und ehrlich gesagt, ich auch. Aber ich bin nicht der Älteste. Sollte Odin nicht derjenige sein, der sie übernimmt? Ja, aber du kannst versuchen, ihm zu helfen, nicht? Nein, danke. Ich spiele lieber mit meinen Freunden herum, als langweilige Verwaltungsarbeit zu leisten. Mit diesen Worten ging Oliver. Der traurige König Umad wandte sich nun an Odin. Odin, mein Erstgeborener, hilf deinem Vater. Vater, ich habe es dir schon einmal gesagt. Ich habe kein Interesse daran, König zu werden. Es tut mir leid, dich zu enttäuschen. Ich will nach Rom gehen und Maler werden. Schweren Herzens drehte sich Odin um und ging fort. Als er aus der Tür ging, wurde Umad wütend. Ich habe dir gesagt, dass das nie funktionieren wird. Unsere Söhne sind die Letzten, die auf diesen emotionalen Unsinn hereinfallen. Ich hätte ihnen einfach befehlen sollen, zu tun, was ich will. Und von dem Kronleuchter tauchte eine Fee auf. Ihr Name war Kitu. Beruhigt euch, mein König. Du kannst das ja sagen. Du bist nicht derjenige, der versucht, drei erwachsene Söhne dazu zu bringen, das Königreich zu führen. Warum spielst du dann nicht ihre eigenen Spiele? Und was meinst du damit? Das klingt nach Spaß. In Ordnung, Kitu, lass uns das tun. Am selben Tag ging der König zu Oliver hinauf. Hallo, Oliver. Ich sehe, du bewunderst dein Schwert. Ist es nicht großartig, Vater? Und so glänzend. Aber was nützt ein sauberes Schwert, das gar nicht richtig benutzt wird? Was? Natürlich wird das benutzt. Von wem? Von dir? Mein Sohn, du bist nur 19. Ich war stark und mutig in deinem Alter. Aber du? Nun, keine Sorge. Du wirst bereit sein, wenn du 60 bist. 60? Ich erwarte, dass ich irgendwann früher König sein werde. Ein König, der nicht einmal die Ausbildung durchlaufen will, um einer zu werden? Sohn, du hast noch einen langen Weg vor dir, bevor du ein König wirst. Wie ich schon sagte, im Alter von 60 Jahren. Oliver war schockiert zu hören, was sein Vater über ihn dachte. Er war wütend. Und? Hat es funktioniert? So einfach wie einem Baby Bonbons zu stehlen. Er ist ganz aufgeregt. Gar nicht lustig. Ich hoffe, dein Plan funktioniert. Das Das wird er. Jetzt einer nach dem anderen, mein König. Der König ging zu seinem zweiten Sohn und fand Oskar umgeben von Blumentöpfen. Vater, schau, ich habe ein neues Hobby gefunden. Gartenarbeit. Lustig, oder? Gut, mein Sohn. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass ich dich nicht zwingen werde, königliche Verantwortlichkeiten zu übernehmen. Wirklich? Das ist toll. Ich meine, es ist offensichtlich, dass du nicht dazu bestimmt bist, ein König zu sein. Ein König ist sich immer sicher, was er will. Was? Ich bin mir sicher. Ich schätze... Genau. Ich bin sicher, das Volk will einen Herrscher lieben, der sich nicht entscheiden kann, ob er ein König oder ein Narr ist. Viel Spaß mit deinem neuen Hobby, Kritzeleien. Er glaubt nicht, dass ich mir sicher genug bin. In Ordnung. Ich werde morgen rausgehen und ihm beweisen, dass er sich irrt. Endlich kam der König zu seinem ältesten Sohn, Odin. Wow, wirklich großartig. Oh, warum danke, Odin? Ich wusste nicht, dass ich immer noch den besonderen Blick habe. Oh, es tut mir leid, Vater. Ich meinte den Rosenbusch hinter dir. Vergiss es, Odin. Ich bin gekommen, um dich zu fragen, ob du etwas anderes als den Wald malen möchtest. Was? Aber was ist schlecht an meinen Bildern? Nun, ich meine, sie haben so viele Bäume und Sträucher und Wiesen. Warum versuchst du nicht Berge und Landschaften zu malen? Etwas anderes, ein wenig mehr Herausforderndes. Eine tolle Idee. Ich werde morgen aufbrechen, um neue Orte in unserem Königreich zu malen. Danke, dass du mich unterstützt. Wie kann man noch mehr Vater sein? Jetzt bist du an der Reihe, Kitto. Ich habe meinen Teil getan. Am nächsten Tag verkleidete sich Oliver und machte sich auf den Weg aus dem Palast. Ha, ich werde es meinem Vater beweisen. Er wusste jedoch nicht, dass Kitto ihm folgte. Bald darauf stieß er auf eine alte Dame, die einen Korb mit Äpfeln trug. Das ist meine Chance, ja! Oh nein! Junger Mann, kannst du mir helfen? Ich? Wieso? Du hast es doch fallen lassen. Oh, wie unhöflich! Sogar der König wäre freundlicher als du! Das erschreckte den jungen Prinzen, da noch nie jemand so mit ihm gesprochen hatte. Es tut mir leid. Wenigstens entschuldigst du dich. Oliver war so verwirrt, dass er anfing, die Äpfel für die alte Dame aufzuheben. Nun, jetzt hast du mir geholfen. Ich danke dir. Sie schenkte ihm ein breites Lächeln und ging weg. Oliver wanderte weiter und dachte tief nach. Die Soldaten führen ein interessantes Gespräch. Bringen wir unseren Babyprinzen dorthin. Hi-ja! Oh, mein Schwert! Schwert? Oh, Soldaten! Oliver ging hinüber und lauschte ihrem Gespräch. Was nun? Glaubst du, sie werden angreifen? Keine Ahnung. Wir sollten uns zurückhalten. Sich zurückhalten? Wenn ein Feind existiert, greifen wir an. Haha, was ist mit dem Kind los? Du kannst nicht einfach einen Feind angreifen. Ja, wenn das zu einem Krieg führt, denken Sie an die Menschen im Königreich. Hahaha, machen Sie sich keine Sorgen, Kind. Diese Dinge sind Sache des Königs und seiner Armee. Und der Prinzessin auch. Als Oliver das hörte, schämte er sich. Ich wusste nicht, dass es so viel zu lernen gibt. Vater kümmert sich wirklich ganz allein um so viele Aufgaben. Es funktioniert. Jetzt zum nächsten. Oskar war in einem anderen Teil des Königreichs unterwegs. Das ist so aufregend. Oh, ein Maler. Ich könnte definitiv ein besseres Bild malen. Als er weiterging, sah Kitto eine Gruppe von Künstlern, die traurig herumsaßen. Sie lächelte. Ja! Oskar hörte das Geräusch und ging zu ihnen hin. Künstler! Aber warum seid ihr alle traurig? Nun, unser König hat wichtige Gäste aus den benachbarten Königreichen gerufen. Aber wir glauben nicht, dass unser Tanz gut genug ist. Wir wollen den Gästen eine gute Show bieten. Ah, ich tanze ziemlich gut, wisst ihr? Lasst mich euch helfen. Und so tanzte und lehrte er sie gut. Am Ende waren alle Darsteller in voller Stimmung bereit für die Show. Danke, junger Mann. Das haben wir wirklich gebraucht. Ich hoffe, du kommst und siehst unseren Auftritt. Tschüss. Oskar war sehr glücklich, dass er jemandem geholfen hatte, indem er seine Talente einsetzte. Wenn ich meine anderen Talente einsetze, um mehr Menschen zu helfen, dann wird es vielleicht keine so schlechte Idee sein, das Königreich zu leiten. Ja, nur noch ein kleiner Schritt. Kitto schaute sich nach Odin um und fand ihn in der Nähe eines Flusses. Oh nein, ich sollte ihn woanders hinbringen. Ah, dieser Ort sieht fantastisch aus und ich habe fast das meiste davon gemalt. Jetzt muss ich nur noch... Jetzt! Oh nein, mein Gemälde, es ist alles schlammig. Ah, ich muss woanders hingehen. Dann nahm er seine Farben und sein Brett und ging weg. Ah, dieser Ort scheint gut zu sein. Hier passiert kein Chaos. Er begann zu malen. Als er fast fertig war, kam ein Mann mit einem Wassereimer vorbei. Näher, näher, jetzt! Wow! Das Wasser aus dem Eimer lief über das ganze Bild. Odin war nun wütend. Wie nervig. Ich möchte nur eine sehr schöne Szene malen. Es tut mir sehr leid, junger Mann, aber wenn du eine schöne Szene malen willst, kann ich dir sagen, wohin du gehen sollst. Es ist voll von saftigen grünen Wiesen und schönen Teichen, in denen Schwäne schwimmen. Das klingt unglaublich. Sag mir, wo es ist. Der Mann führte ihn zu dem Ort. Odin lief eilig hinterher. Ich habe es erreicht. Endlich. Aber Moment. Hier gibt es nichts außer trockenem Land und Gestrüpp. Dieser Mann hat mich reingelegt. In diesem Moment kam ein junges Mädchen den Weg hinauf. Hey, Kind, kannst du mich zu dem Ort führen, wo es schöne Teiche gibt, in denen Schwäne schwimmen? Das ist der Ort. Oder besser war, bevor er von einer Hungersnot heimgesucht wurde und die Armen das Gebiet verlassen mussten. Der König hat sich nicht um uns gekümmert. Du liegst falsch. Der König kümmert sich sehr. Er hatte einfach keine Hilfe. Odin wurde plötzlich klar, was er gesagt hatte. Das Mädchen war nicht interessiert und ging einfach weg. Wie schrecklich. Ein schöner Ort wie dieser ist ruiniert. Selbst nachdem der arme Vater sich so sehr bemüht hat. Endlich! Meine Arbeit ist nun getan! Zurück im Palast saß der König allein und träumte von seinem Urlaub. Oh, warmer Sonnenschein, ruhige Flüsse, süßes Kokosnusswasser. Oh, wann werden diese Kinder endlich bereit sein? Vater! Vater! Wir sind bereit. Hä? Was? Okay. Vater, wir haben das Königreich bereist und gesehen, wie gut du es regierst. Und wir sahen, dass du auch wirklich unsere Hilfe brauchst. Wir sind bereit, unsere Verantwortung zu übernehmen. Der König war so gerührt, dass er hin und wieder weinte. Meine Kinder, ich wusste, dass ihr es verstehen würdet. Und so schlossen sich die drei Prinzen zusammen, um das Königreich zu regieren. Sie haben es ziemlich gut gemacht, da sie bereits klug und schnell auf ihre Art und Weise waren. Der König hingegen genoss es, an einem Strand unter der warmen Sonne herumzulungern. Das ist das Beste. Und dieses Kokoswasser ist wirklich lecker. Stimmt's, Kitto? Oh, auf jeden Fall, Eure Hoheit. Auf jeden Fall.